Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, endlich mal wieder des Dialekten-Podcasts. Ich habe ein ganz seltsames Mikro und hoffe, dass die Aufnahme doch besser wird, als wenn ich das mit dem eingebauten MacBook-Mikro machen würde. Oder ich bin einfach zu blöd, um Podcast zu machen. Wie auch immer, Fauvismus geht vor, aber trotzdem auf irgendwie... irgendwie sollte der Fauvismus auch seine Grenzen haben, denn wenn das wirklich, wirklich scheiße klingt, dann lieber nicht hochstellen. Das ist halt eben meine fauvistische Parole in diesen komischen Dialekten-Podcasts. Gut, ich habe mir in der letzten Folge vorgenommen, jeden Sonntag aufzunehmen, was ja nicht ging, aus technischen Gründen, denn erstens ging mein Mikro Schrott, dann ging mein iPod Schrott, dann ging mein Handy nicht mehr, beziehungsweise ich finde das Kabel nicht und der Bluetooth funktioniert nicht, daher kann ich auch nicht mit dem Handy aufnehmen. Dann hatte ich ein Mikro, aber mein MacBook wollte das nicht anerkennen oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall, ganz, ganz viele Ausreden, um keinen Podcast zu machen, obwohl das ist ja das Lustige, seitdem ich keinen Podcast machen kann, habe ich wirklich viele Ideen und auch Lust, Podcast zu machen. Naja, also hier mit dem komischen Mikro, bevor ich ein anderes finde, also falls jemand ein Mikro zu verschenken oder günstig zu verkaufen hat, bitte melden, ihr kennt ja die Adresse, oder in die Kommentarfunktion auf rubenvagabund.blogspot.com schreiben, also wie auch immer. In der letzten Folge habe ich über einen Menschen gesprochen, der in der Woche, als ich die Folge aufgenommen hatte, gestorben ist. Und zwar, das war Ende Januar und das war ein großer Pianist, kann ich mal sagen. Und zwar Gustav Leonhardt, würde man es in Deutsch sagen. Also das H wird vielleicht ausgesprochen oder nicht, ich weiß es nicht. Das ist ein sehr, sehr großer Musiker, der aus Holland stammt, also aus den Niederlanden. Er spielte ganz, ganz viele Instrumente, also eigentlich alles, was eine Tastatur hat, also so wie ein Klavier, das konnte er spielen. Und dann gibt es ein Instrument, das ich wirklich liebe. Also außerdem ist er auch ein Dirigent. Auf Wikipedia wird er als Dirigent, Cembalist und Organist vorgestellt, wobei er spielt auch Klavier und auch andere, naja, Tasteninstrumente oder wie auch immer, also was auch immer Klavier da jetzt darstellt in der instrumentalischen Welt. Und das, was ihr gehört habt, das war Gustav Leonhardt in seinen, naja, sagen wir mal, jüngeren Jahren auf einem Cembalo. Also in Französisch wird das Clavecin genannt und ich finde das viel schöner als Cembalo, ist aber immer noch besser als das englische Wort, denn das finde ich, also das englische Wort finde ich eigentlich nur schrecklich, denn es heißt Harpsichord. Also Harpsichord finde ich schon blöd. Naja, sage ich jetzt einfach mal so. Also Cembalo finde ich auch seltsam, aber geht noch. Clavecin finde ich eigentlich nur schön. Und das Komische ist, ich kenne eigentlich das bosnische Wort dafür nicht. Und gucken wir mal, ob das nicht zufällig übersetzt wurde. Ja, hier Slowenisch, das sollte ähnlich sein. Slowenisch heißt es Cembalist auch. Also wir haben es von den Deutschen übernommen. Kein Wunder, wir waren ja auch von Österreich unterwandert für eine Zeit lang. Also für all die das Cembalo nicht kennen, das kommt eigentlich aus dem Italienischen und das kommt teilweise auch aus dem Lateinischen und Cimbel würde Taste heißen, also und also im Italienischen würde es Clavicembalo, also würde Clavicembalo heißen und Clavi heißt auch Taste, also Taste und also Mehrfachtaste, denn eigentlich ein Cembalo besteht aus viel mehr Tasten als ein Klavier, die aber halt eben, also man muss zwei Tasten drücken, um eine Stimme zu bekommen und das Klavier schafft das mit einer. Also Cembalo existierte vor dem Klavier, wenn ich mich recht entsinne. Vielleicht rede ich hier jetzt auch Quatsch. Also falls jemand wirklich eine musikalische, also so, Musikgeschichtenkenntnis hat, würde ich mich sehr freuen, eine E-Mail zu bekommen, wo mir das Ganze erklärt wird. Denn man kann ja Wikipedia nicht immer vertrauen, finde ich. Obwohl die dann schon... ja, schon eine gute Sache machen. Also auf jeden Fall, für all euch, die, naja, klassische Musik mögen. Ich weiß nicht, ich liebe klassische Musik, nicht alles und nicht immer und nicht zu jeder Zeit, aber manchmal ist es einfach die Musik, die man hören sollte. Und ich finde klassische Musik am Morgen immer ganz schön und Clavecin, also das Cembalo, ist eins meiner Lieblingsinstrumente. Ich mag auch die Violine, also die Geige, aber nichts bringt mich so zum, ja, wie kann ich das jetzt sagen, nicht zum Rasen, sondern so ein Glücksgefühl wie ein Cembalo. Und das, was ihr vorhin von Leonhardt gehört habt, das war das 5. Konzert von Bach, und zwar Brandenburg hieß es, glaube ich. Also, keine Ahnung, ich habe ja schon mal über klassische Musik geredet, ich habe euch Stefano Landi und Tarantelle vorgestellt aus den Renaissance-Jahrhunderten in Italien. Dieses hier ist halt eben der niederländische Bach. Also der Mensch hat, ich weiß nicht, ob er selbst Stücke geschrieben hat, das müsste ich mal nachrecherchen. Aber ich werde euch auf jeden Fall einen Link darstellen, daher könnt ihr es auch selber bei Wikipedia nachlesen. Und ja, ich finde es eigentlich nur schön. Wirklich, wirklich schön. Also es ist, ich weiß nicht, versucht's mal, vielleicht ist es nur eine Sache oder ich spinne oder keine Ahnung, aber ich stehe immer sehr, sehr früh auf, also mein Wecker klingelt zwischen 5 und 6 Uhr, das hängt davon ab, wann ich mich schlafen lege, aber meistens also nie nach 6 Uhr und mein Wecker ist eigentlich meine Anlage, die sich automatisch anstellt und fängt an, irgendein klassisches Stück zu spielen. Als ich noch Examen hatte, war das Mozart, denn Mozart stimuliert ja bekanntlich das Gehirn. Ich weiß es nicht, also auf jeden Fall, solange man dran glaubt, gibt es auch diese Autosuggestion. Also, ja, Telefon, toll. Das hört nicht auf zu klingeln, denn es ist der Geburtstag von meiner Frau. Ich lasse euch mit Leonhardt und Bach und dem Rest des Konzerts und ja, komme gleich wieder oder so. So, ja, ich hoffe, ihr mögt das, also nicht, also ich hoffe nicht, dass ihr das mögt oder nicht mögt oder so, das ist jedem überlassen, aber ich hoffe, dass ihr die ganzen Töne wirklich raushören könnt und erleben könnt, so wie ich es tue, denn Musik soll ja einen bewegen, darüber habe ich ja schon mehrfach gesprochen und eigentlich jede Musik kann euch auch in irgendeiner Weise bewegen. Das finde ich eigentlich ganz interessant, denn Musik bewegt, sogar die Musik, die ihr nicht mögt, bewegt euch in irgendeiner Weise. Also ihr seid genervt oder ihr findet es einfach nur langweilig, aber es irgendwas in den Emotionen tut sich schon und ja, ich finde es eigentlich schade, dass ich musikalisch eigentlich unbegabt bin, denn ich wäre also erstens sehr gerne ein Sänger geworden und zweitens, ja, ich habe mal Gitarre spielen gelernt, habe ich seit langem nicht gemacht, aber ja, ein paar Sachen kann ich immer noch, also die leichteren, so Ärzte und sowas könnte ich schon spielen, das ist eigentlich einfach. Und was ich zurzeit lerne, ist Mundharmonika. Und keine Sorge, ich werde euch nichts vorspielen, auf jeden Fall nicht, bevor ich es wirklich beherrsche. Und ich habe keine Ahnung, wieso ich das spielen lerne, aber irgendwie glaube ich, ein Musikinstrument gehört zum Leben eines Menschen, der, ja, der Lust darauf hat oder so. Ja, sagen wir es mal so. Gut, wie gesagt, ich werde einen Link über das Cembalo ins Internet stellen und ich würde mich freuen, wenn jemand, der wirklich Musikgeschichte gelernt hat, mir eine Mail schreiben würde, denn die würde ich dann auch auf meinem Blog veröffentlichen. Ansonsten widme ich diese Folge einem sehr, sehr großen Menschen, der, also er ist eigentlich am 16. Januar 2012 in Amsterdam gestorben. Am 30. Mai 28 wurde er geboren und zwar in, ich glaube, Heilige Graveland oder St. Graveland oder so hieß das, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, es ist meiner Meinung nach ein großer Mensch, also ihr habt ihn spielen gehört und jeder, der jemals ein Klavier nicht nur zu Gesicht bekommen hat, sondern versucht hat, irgendwelche drei Töne da hervorzubringen, weiß oder ahnt, wie schwer es ist, mit zwei Händen gleichzeitig zwei verschiedene Melodien zu spielen und dabei zu lächeln. Also, ich finde es auf jeden Fall ganz, ganz lustig und ich stell euch auch den Link zu diesem Stück, denn es ist ein Stück, das ich im YouTube gefunden habe und da denke ich mir, dass ich eigentlich Stücke vom YouTube aus her spielen darf, denn bei YouTube steht nicht, ihr dürft das nicht weiter verbreiten, also man kann es auf Facebook stellen, man kann es twittern, man kann es in Chrome, also in Google und keine Ahnung, wo auch immer verbreiten, also kann ich es eigentlich auch in einem Podcast verbreiten, wenn nicht, dann liebe YouTube-Leute, hätte ich gerne eine Warnung irgendwo geschrieben und zwar nicht in irgendeiner Copyright-Policy, die man ja suchen muss, denn im Gesetz, also das ist jetzt für alle euch, das ist eine Info, die ich gefunden habe, weil ich wieder mal beinahe verklagt gewesen wäre und das ist eigentlich eine Masche und zwar, wenn ihr zum Beispiel ein Rezept haben wollt und ihr geht auf eine Seite, wo ihr euch einschreiben müsst und auf dieser Seite ist dann halt eben das Rezept, die geben es euch und eigentlich in kleingedruckten irgendwo unten in der Seite, wo man runter scrollen muss, also man muss da wirklich runter in die Seite gehen, steht geschrieben, dass der erste Monat gratis ist, der zweite dann aber von Ihnen, also ihr solltet das dann bezahlen und der wird dann von Ihnen verlangt, sobald ihr es nicht automatisch macht. Also die verlangen keine Kreditkarten und sowas, aber dann schaltet sich ihr Anwalt ein und sagt, ja, ihr müsst das bezahlen, weil das stand da geschrieben. Und das ist eigentlich fast legal, denn es stand wirklich da geschrieben, wobei das Gesetz, insbesondere in Deutschland, verbietet es, dass man solche Mitteilungen versteckt. Also, wenn ihr die Seite öffnet, muss das irgendwo auf dieser Seite stehen. Nicht in der kleineren Schrift als alles andere auf der Seite, beziehungsweise Times New Roman 12 oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn ihr das da nicht findet, dann braucht ihr nicht mal die E-Mail zu ignorieren. Ihr könnt einfach zurückschreiben, Entschuldigung, ich hätte runterscrollen müssen, um eure Geschäftsbedingungen zu lesen, und das ist illegal. Weil wenn die euch Geld verlangen, dann müsst das auch auf derselben Seite, also auf der Frontpage, das muss dann wirklich da stehen. Nicht irgendwo unten in einer hellgrauen Schrift quasi unlesbar, denn das ist illegal. Das ist Vortäuschung, und insbesondere wenn die da sagen, ja, probiert's aus, es ist kostenlos, und dann später, es ist kostenlos für einen Monat und ihr müsst euch abmelden, ansonsten sollt ihr dafür zahlen. Sowas finde ich dann scheiße. Es gibt auch ein Verbraucherschutz-Info, irgendwas, Dingsbums, also ihr findet es überall im Internet. Also Rechtsanwälte, genau, das deutsche Wort, Rechtsanwälte, die wirklich nicht nur ihre Meinung, sondern euch kostenlos beraten, wirklich kostenlos. Ansonsten, ich nutze das jetzt einfach mal, alle Leute zu warnen, weil es gibt so viele Phishing-Mails, also ihr habt das gewonnen, ich hätte gern so viel Geld auf ihr Konto überwiesen, weil ich irgendwas zu tun habe, ihre Mastercard ist abgelaufen und was weiß ich, ihre Telefonrechnung von 60 Euro steht noch an und sowas. Keine seriöse Firma wird euch irgendwas per Internet verlangen, ohne euch vorher anzurufen oder einen Termin auszumachen. Also wenn ihr sowas habt, nicht antworten, sondern eure Firma anrufen. Wenn das Telefon, ja, ihr sollt 40 Euro, 60, keine Ahnung, für irgendwas bezahlen, ruft eure Telefongesellschaft an und fragt nach, bevor ihr bezahlt. Auf jeden Fall runter mit der Piraterei. Und das war ja schon fast ein Wutanfall wert. Naja, vielleicht mache ich einen Wutanfall draus, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr habt die Folge gemocht. Ich habe auf einige Fragen auf meinem Blog geantwortet. Danke für die E-Mails. Und das war's. Die Folge widme ich, wie gesagt, an an Herrn Gustav Leonard. Und verbleibe mit einem Servus. Und hoffentlich bis zum nächsten Sonntag. Mal sehen, wie das Mikro mitspielt. Das war's von mir, euer Rumpfagrund.